sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Das ist ein Regen hier. Boah, Jule, komm, lass uns mal schnell hier Richtung Studio laufen. Wenn du willst, dann darfst du auch nicht unter meinen Schirm. Ich will nicht unter deinen Schirm. Bleib mir ja weg damit. Ja, komm, da wirst du nass oder du wirst krank. Ich bin schon erkältet genug hier. Ja, dann renn noch mal. Ja, nee. Boah. Oh, das ist aber ganz schönes Lenkwehrmarsch, das ist ein Gewitter. So. Hui. Ja, danke. So, hallo. Wo ist denn das Gewitter? Das Gewitter ist schon wieder weg. Das Gewitter ist gerade uns. Wir sind doch jetzt hier mitten im Studio gerade reingehechtet. War das ein Spontangewitter? Es war ein Spontangewitter, ja. Es war ein Spontangewitter. Ein Spontangewitter mit Schiff. Ja, es ist heute eine ganz kurze Nummer, weil ich eigentlich auch total krank bin und ich auch schon zwischendurch genießt habe, was Jule unglaublich ergötzt, wenn ich niese. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist Montag, der 19.03.2012. Es ist kein Porncast mit Jule, die endlich auch im Internet surfen kann, während wir podcasten, damit man endlich auch tippen hört. Hallo Jule. Hallo. Ich dachte, ich mache was Außergewöhnliches. Ich surfe im Internet und tippe. Das ist total revolutionär. Wir müssen ja erklären, warum ich jetzt während des Porncasts tippen kann. Ja, warum kannst du tippen? Weil der superlative Superadmin putzen heute bei mir war. Hat er geputzt, oder? Den rechten Eimer richtig schön von also links nicht nur, nicht nur heute, sondern schon, also über den Tag verteilt und bis spät in die Nacht und bis morgens früh und so, hat der heute Putzfrau gespielt bei mir auf dem PC. Ja. Das war auch bitter nötig gewesen, wie ich das gehört habe. Also, Jackie hat schon recht, wenn er sagt, Why We Fight ist halt Gott. Das ist echt Gott. Der hat da, aus irgendwelchen Gründen war der plötzlich auf meinem PC und in meinem PC und hat da erstmal meine Programme alle gelöscht. So 1000 PDF-Programme. Dann, was hat er noch gelöscht? Alles Mögliche. Und ich habe nur rumgesessen und habe zugeguckt und habe ihn unterhalten mit irgendwelchen Schwachsinn. Und wo ich weiß nicht, woher Laxo jetzt weiß, dass ich bestimmt 1000 Toolbars im Browser hatte. Ich hatte die nur beim Internet Explorer, aber den habe ich nie benutzt, weil der funktionierte irgendwie nicht richtig. Möchtest du uns von Google Chrome vielleicht ein bisschen erzählen, Jule? Ja, das muss ich. Weil ich habe immer Google Chrome benutzt. Weil Google Chrome ging ganz schnell und damit konnte ich mein eines Facebook-Browser-Game immer spielen. Ich weiß, ihr mögt alle Facebook nicht, aber ich mag dieses Browser-Game. Und dann funktionierte das aber nur bei Chrome und schon gar nicht beim Internet Explorer. Und jetzt darf ich den Chrome nicht mehr benutzen, nämlich muss nur noch in den Internet Explorer. Und weil wir nämlich festgestellt haben, dass mein Chrome das Problem ist, warum ich dann nie chatten durfte oder surfen durfte. Chrome ist auch scheiße. Ich spiele nicht Farmville, aber was anderes. Und Was spielst du denn, wenn ich fragen darf? nein, das sage ich nicht. Wieso sagst du das nicht? Was, ist das irgendwie was Geheimnisvolles oder was? Ja. Okay. Nein, das ist total schwachsinnig, aber das heißt Ist das das Cityville. gleiche wie Farmville, nur mit City? Nein, du hast ja nicht nur, du hast baust Häuser und so. Ja, wie bei Farmville, nur mit City, ja. Nein, bei Farmville tust du nicht viele Häuser. City. Guck mal, wie sie sich immer alle lustig machen über meinen schönen Akzent. Dabei stehen die voll auf mich. Auf jeden Fall spiele ich Cityville, ja. Und das funktionierte halt bisher immer nur im Chrome. Und dann aber also vor 3, 4 Tagen oder so, funktionierte das nicht mehr auf Chrome. Dann musste ich mir den 11er Firefox runterladen. Und da ging das echt klasse. Vorher funktionierte das auch nicht bei dem Firefox. Und jetzt hat der Wifi mir aber verboten, dass ich mit den beiden Browser der will auch meinen Opera, wo wir überhaupt. Ich habe ja echt viele Sachen auf meinem PC. Und also er will ja auch mein Opera, will er ja dann runterschmeißen. Und jetzt muss ich immer nur mit dem Internet Explorer. Aber ich war heute schon mal mit meinem Internet Explorer City will spielen und das funktioniert nicht so ganz, wie es will. Das dauert dann schon ein bisschen langsam. Aber dann benutzt doch für dein unglaublich tolles City Will, benutzt doch dann einfach, was weiß ich, welchen Browser und für deine anderen lustigen Spiele den Internet Explorer, nee, Ja, für aber deinen das muss anders. ich. Ja, bei mir hat man ja verboten gehabt vor dem Porncast, dass ich irgendwas an dem PC machen darf. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis wieder der Wavi-Fight mich hijackt, mir dann also meinem strengen Blick meine Browser löscht und die dann neu installiert. Das will der alles halt von alleine machen, weil er anscheinend mir nicht zutraut, dass ich das alleine könnte. Whatever, whatever, Und whatever. deshalb kann ich jetzt tippen und surfen und mich überhaupt nicht mehr auf den Riot Burns konzentrieren müssen, weil ich kann ja jetzt im Internet Explorer. Ja. Jule, möchtest du vielleicht einfach, nachdem wir gestern nicht dazu gekommen sind und ich heute ja auch hier, Sekunde, ich muss mal eben kurz mein Rüsselchen reinigen, aber Mute dich bitte. Emma. so, das war die dezente Variante. Aha. Ich wollte ja eigentlich schon, das fällt mir jetzt gerade mal ein, ne? Das habe ich ja ganz vorhin gesagt, oh, leck mich einer ans Gemächt, oh meine Herren. Ne? So. Also. Willst du auf Möb065 eingehen, der gestern arbeiten war und zwar unentgeltlich und der Betriebschef hat sich einen abgelacht, als er sagte, dass er strafrechtlich verfolgbar sei, und dass ich ihm wohl eine fette Klage an den Hals knalle. Hat ihn nicht interessiert. Ja, gut, wenn jemand, also alleine schon die Tatsache, dass er unentgeltlich arbeiten war, ohne Arbeitsvertrag, also ich würde einfach Folgendes machen. Wenn mir jemand sagen würde, pass auf, du arbeitest hier unentgeltlich und ich gebe dir auch keinen Vertrag, dann würde ich sagen, jo. Und hoffentlich ist das irgendwie ein bisschen was mit Industrie oder so. Dann würde ich mir die Hand verbrühen oder irgendwas in der Art machen. Und dann hätte ich einen Betriebsunfall. Und frag Nina Blütenstaub, was dann die Post abgeht, doch. Aber leck mich einer an den Riemen. Aber richtig. So, das würde ich einfach machen. Wo ist denn eigentlich die Recherche von gestern? Die Recherche von. Ich habe doch in den Chat gestern zwei. Oh Gott, ich muss niesen. Oh mein Gott, und ich bin so weit weg zum Muten. Ich hoffe, das halte ich durch. Die Recherche von gestern habe ich doch in den Chat gelegt. Die beiden wichtigsten Links zum Arbeitsvertrag und zum Arbeitsrecht dabei. Und die volle Recherche im Pad, die mache ich später für dich. Boah, ist das Hardcore. Also ich rolle übrigens gerade eine Zitrone, ja, Und ich habe mir jetzt gerade meinen Herzchenbecher geschnappt. Wusstet ihr, ich roll Zitronen, bevor ich sie presse, da kommt nämlich mehr Saft raus. So. Aha. Jetzt gucke ich, ob der Wasserkocher angeschlossen ist. Ja, ist er. Das ist das heutige Großereignis. Rio Burns macht sich selbst einen Tee. Ich mache mir keinen Tee. Ich mache mir, siehst du, das ist wieder total falsch wiedergegeben. Ja. Ich mache mir nicht einfach nur einen Tee, Jule. Du machst dir einen Erkältungstee. Ah, aber nach meinem speziellen Urgewürz, ja, nach uriger Formel. So. Und zwar benutze ich den Bad Heilbrunner Erkältungstee, Deutschlands Erkältungstee Nummer 1. Bad Heilbrunner, ja, mit dem besten aus Heranwachsenden ab 12 Jahren und fünfmal täglich. Und dazu kommt eine Zitrone, handgepresst. Ja, die muss ich jetzt mal eben aufschneiden. Mit meinem kleinen Beil schneide ich die Zitrone übrigens auf. Boah, ist das Beil stumpf. Oh, kannst auch keine Gliedmaßen mehr mit abtrennen. Noch. So, die Zitrone presse ich gerade über den Teebeutel aus. Das ist, glaube ich, genauso spannend wie Tiere. Das ist, ich Hast finde, du das ist gedacht? durchaus ein Ja, aber du fandest ziemlich. auch schon Tiere gut. Tiere war auch super. Das hat sogar gestern nochmal der Tut mir leid getweetet. Tiere. Also ich habe alle Browser. Bis auf Safari. Aber den muss ich mir, glaube ich, auch noch holen. Ja, mach das mal. Safari und WebKit. WebKit Nightly. Dann bist Ah, du komplett WebKit hatte ich auch nicht. abgesichert. Also ich hatte Internet Explorer natürlich auf meinem Computer. Ich hatte Chrome, den ich am meisten benutzt hatte. Ich hatte Firefox und ich habe immer noch Firefox, der ja jetzt besser ist als Chrome, meiner Meinung nach. Aber ich habe gestern Nacht erklärt bekommen, dass ja der Internet Explorer immer besser funktionieren muss, weil der ist ja integriert in mein System. Opera habe ich noch. Safari muss ich mir noch holen. Guck mal, ob du eben von Netscape noch kriegst. Netscape. Gibt es noch irgendwelche? Oh, gibt bestimmt noch ein paar abgefahrene, aber der Netscape-Navigator, wenn du den noch irgendwo findest, so Windows, dann bist du auf der richtig guten Seite der Macht. Das erste, was Vivifight mir gestern runtergeschmissen hat, war mein Anti-Spy-Browser. Und als er dann meine ganzen Tools gesehen hat zum Registry Clean und so, hat er sich erstmal totgelacht. Ich glaube, der hat sich köstlich amüsiert mit meinem scheiß PC. Aber der geht viel schneller momentan. Ach was. Ja, ist so. So, im Übrigen, mit den Zitronen bin ich jetzt gerade fertig. Ich warte jetzt darauf, dass das Wasser heiß wird. Aber zu einem guten Erkältungstee gehört auch der Jagdfürst. Das ist ein Kräuterlikör. Und zwar zwei kleine Püllchen von den Jagdfürst mit hinein einfach. Ja. Und das gleich mit heißem Wasser aufgießen. Aha. Der Möb65 hat übrigens nicht gesagt bekommen, dass er das gratis macht. Ja, sondern. Das hat er, also er hat vorher nicht gesagt, dass ich das gratis mache. Ja, wenn er es vorher nicht gesagt hat, dann gilt die Tarifvereinbarung für das, was man halt an Tarif für diesen Job bekommt. Das ist ja ganz einfach. Wenn nichts, das habe ich gestern auch gelinkt, wenn nichts vereinbart wurde an Gehalt, gilt das Gehalt, was halt tariflich laut Tarifvertrag zusteht oder was für gewöhnlich gezahlt wird an Gehalt. Das ist ja eine ganz einfache Nummer. Der Jakil sagt, der sicherste Browser ist Lynx. Nee, der beste Browser ist Es geht um den Brain.exe. sichersten. Ja, der sicherste ist Brain.exe. Und da gibt es noch ein Zusatztool für die Nichts, was mit Brain Brain.exe. zu tun hat, kann sicher sein. Doch, doch, und da gibt es noch ein Zusatztool, das nennt sich Avoid Clicky Bunty. Aha. Der Chat ist da im Chat. Vivifight, genau. Vivifight hat mir nicht verboten, die anderen Browser zu nutzen, wollte ich nur mal hier richtig stellen. Er ist der Meinung, jedes Win hat einen IE, daher nutzt er IE. Ist halt Bordmittel. Die anderen Weltnetzbrowser failen alle gleich. Schneller ist keiner, klemmen tun sie alle. Wir wollen ja hier aufklären und so. Wir wollen total aufklären, weil wir machen nämlich seit neuestem auch ein Tech-Kein-Porncast. So, mein Getränk ist übrigens fertig. Das hat so eine leicht bräunliche Färbung, möchte ich mal so ganz kurz erwähnen. Aber ich sehe hier gerade im Chat, das kann alles sehr, sehr kontrovers diskutiert werden mit den Browsern. Ja, das könnten wir stundenlang jetzt diskutieren. Hier, eine Grippe kommt 3 Tage, sagt Jackal. Bleibt 3 Tage und geht 3 Tage. Viel Spaß, Danke. Rioburnt. Ja, viel Spaß. Wir dürfen nämlich noch 3 Tage uns das hier anhören und dann nochmal 3 Tage was anderes und dann nochmal 3 Tage was Neues. Wisst ihr, es ist so. Was hast du eigentlich alles am Schreibtisch? Kühlschrank, Wasserkocher, Wasserhahn? Ich hab alles hier an meinem Schreibtisch. Ich bin. Ich, Im Grunde ist sein Schreibtisch die Küchenanrichte. nee, eigentlich die Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte ist mein Schreibtisch. Da steht ein Stuhl vor. Und ja, das ist es einfach. So. Mein Tee ist gerade hier am ziehen. Weiß gar nicht, wie lange der. Ich habe den schon lange nicht mehr benutzt, den Tee. Aber ich denke, der braucht schon ein paar Minuten. Und dann geht's los. Dann kriege ich gleich ganz dolle Fieber. Wollte ich mal erzählen. Und dann schwitze ich wie ein Iltis. Bis dahin müssen wir hier fertig sein. Hallo? Ja, du schwitzt doch immer. Besonders Ja. wenn man dich am Hals knutscht. Nein, so war das nicht. Das ist aus der vergangenen Folge, so ist das nicht. Ich sagte, es läuft dann direkt sturzbachartig den Arsch runter. Ja, ist auch okay so. Torque, als ich mit also Tune-Up-Utilities kam, hat der Vivified mich noch mehr ausgelacht. Was ist denn eine Bauchflasche, Teddy? Wahrscheinlich so ein. Wie heißt denn das? Eine Wärmflasche oder was? Guck mal, du hast die Alex vertrieben. Ja, eine Wärmflasche. Du hast die Alex vertrieben. Die geht jetzt. Ich rauche auch, wenn ich erkältet bin. Ja, tschüss, Alex. Hau rein, ne? Mach's gut. Ja, ich rauche auch, wenn ich erkältet bin. Man soll's nicht glauben. Sogar auf Lunge. Also, was davon noch über So ist dann. schlimm kann es ihn denn nicht, nämlich nicht gehen. Ja, ihr habt eine Ahnung. Meinst du? Wieso höre ich mich eigentlich an wie Siegfried und Roy? Weil du dich voll weinerlich und ja, so pienzig anhörst. Was ist denn pinzig? Ja, so heulerig halt. Aha. Und so ein bisschen gay, tuntig und so. Ich finde einfach nur, Ja. dass ich hier so ein bisschen vor mich hin leide. Aber das ist eigentlich auch normal. Also in Wirklichkeit bin ich ja gar nicht so. Ich mache das ja nur, weil ich gerade Publikum zum Leiden habe. Ja, in Das machst du aber auch, Wirklichkeit. wenn du mit mir alleine in der Pre-Show bist. Da habe ich halt genießt. Entschuldige bitte, dass Da ich tut er niesen noch musste. mehr jammern. Das Und stimmt überhaupt gar nicht. Alles ist gut. soll ich mal den League spielen? Nee, lass mal. Die Sabbat-Uhr meint, ich wurde verarscht. Die verarschen mich immer. Und da muss der Vivified noch nicht mal auf meinen PC, um mich zu verarschen. Der macht das auch so. Aber ich finde das schon gut. Also man muss ja wirklich sagen, ich konnte mir auch ehrlich gesagt, du hast ja jetzt auch einen Twitter-Client, ja. Ja, aber der ist irgendwie. Ich finde es doof, dass man, wenn man auf die Profile gehen will, dass sich dann der IE öffnet. Okay, er öffnet sich jetzt schneller als mein Chrome, weil mein Chrome immer hängen bleibt. Aber ich möchte gerne, dass im TweetDeck auch das Profil von demjenigen sich öffnet, der sich sehen will. Hast du da nicht so eine Schnellansicht? Da gibt es Weiß doch ich nicht. bestimmt, gibt's da nicht das Schnellansehen, da gibt es doch bestimmt irgendwie eine Tastenkombination für. Also ich benutze kein TweetDeck, aber ich benutze hier, was benutze ich denn eigentlich? Ah ja, ich benutze die normale Twitter-App für den Mac und da kann ich einfach klicken und dann ist alles cool. Scheiße, ich muss wieder niesen und ich habe Jackal keine. sagt übrigens, du erfüllst das Klischee, dass Männer nur rumheulen, wenn sie krank Ich sind. habe gerade schon geschrieben, ja. Ah. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Heißes Bier mit Honig auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, ich habe einmal heißes Bier mit Honig getrunken. Nee, da hatte ich so ein dünn Schiss gehabt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Das ging 3 Tage. Das ging überhaupt. Das ging gar nicht, ging das. Ja? Da sah die Schüssel jeden Tag aus wie ein Dalmatiner. Das war nicht möglich. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee, du. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Das ist das. Nee, nee, nee, nee, nee. Magst du Dalmatiner? Ja. Okay. Ich mag generell Hunde. Ja, kann ich verstehen. Ja. Ich weiß nicht, was da so zu Hast du lachen. eigentlich gedacht, du kriegst Mitleid, wenn du das oft genug in der Sendung machst? Ja, soll ich die Schnodder mir hier so den Bart runterlaufen lassen am Kinn oder was? Oder wie stellst du dir Weiß ich das vor? nicht. Man hätte sich ja auch einfach muten können, damit das nicht jeder mitbekommt. So kriegt es aber jeder mit. Und ich glaube, du machst es nur, um Mitleid zu bekommen. Das Problem ist, ich kann nicht vernünftig durchmuten, weil irgendwo mein Audio immer abgegriffen wird. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, warum das hier so ist, aber also unter Windows wissen wir jetzt, wie es halt geht, aber hier ist das irgendwie immer noch ein bisschen buggy. Wie ein Baguette. Aha. Buggy. Ich habe übrigens gerade den Tux Mobile in Skype angenommen. Das bedeutet, es ist meine Tux-Familie und ich habe gewonnen. Nö. Doch, ich hatte ihn zuerst in Skype und im Real Life, also meiner. Ja und? Mein Tux, Alter. Ja und? Yeehaw! Mein Tux. Oh yeah. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob du sie nicht behalten kannst, darfst, musst und so. Und dass du den in Real Life hattest, wo der doch eine Freundin hat, finde ich irgendwie komisch. Guck mal jetzt, du zelebrierst richtig dein Kranksein, ja, und machst da so voll die Show draus. Sollen wir dir eine Runde Mitleid geben, Schatzi? Nein, aber ich darf verraten, ich werde hier schon zumindest chattechnisch total umsorgt. Ja, der Chat weiß es nämlich, also der Chat. Guten Tag, ihr sagt, habt ihr eure Virenscanner an, wenn ihr dem zuhört? Ja, das auch diesmal ist es echt ganz komisch. Also, ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen komisch. Also, ich habe ja schon oft so irgendwie einen Schnupfen oder sowas gehabt, aber diesmal ist es echt ein bisschen seltsam. Also, ich vermute einfach, dass mein Immunsystem ein bisschen runner ist, dadurch, dass ich halt so selten an die frische Luft gekommen bin die letzten Wochen. Ich denke einfach daran liegt das oder so. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Krieg der Welten. Nur, dass ich auf der falschen Seite bin. Ja, aber du hast nur eine Erkältung. Ja, aber was ist, wenn es schlimmer wird? Es ist nur eine Erkältung. Das sagt man jetzt so. Ja? Ich kenne viele Leute, die nur eine Erkältung hatten und danach, ja, tot, ja, dass das passiert. Ja? Herzmuskelentzündung, das passiert alles. Vor allem, ich neige ja auch zur gewissen Hypochondrie. Ich glaube, du neigst generell zum Schaden. Nee, ehrlich. Ich fühle mich wirklich wie bei Krieg der Welten. Ich konnte das Geräusch dieser Dreibeine mal ganz gut, aber was habe ich jetzt mittlerweile wieder? Der Nein. drei Beine. Ja, so nennen die sich. Das sind die Dreibeine bei Sind das Krieg der Männer? Welten. Das sind wahrscheinlich auch Männer, aber das sind die Maschinen. Du weißt genau, was ich meine. Hast du Krieg der Welten gesehen? Nö. Echt nicht? Nö. Das ist ein super Film. Also der Sound, den die Geräte machen, der ist schon richtig geil. Also es ist mit Sicherheit einer der allerbesten Filmsounds ever. Also nach dem Godzilla-Sound, muss ich wirklich sagen, ist das schon richtig geiles Sound Engineering. Muss man einfach sagen. Das ist wunderbar, das ist sehr, sehr schön. Jetzt guck mal, der Nickname hat gesagt, Alter, das ist echt der hinnigste Podcast ever, wollte ich nur mal so sagen. Was auch immer hinnig ist, Ich weiß. kommt wahrscheinlich von, weiß ich nicht. Was ist hinnig? Könnten Sie das bitte ein bisschen konkretisieren, Nickname? Was Sie mit hinnig meinen? Kommt hinnig von Hindenburg oder ist das ein Hindenburg-Podcast hier? Steckst unsere Zuhörer an, ist dir das eigentlich klar? Ja, die Vanitas wird gleich krank. Oder der. War das denn der? Ich Das merke mir ist das immer der. nie. Das ist der. Wer war die Also, da? übrigens störst du die Alex beim Einschlafen. Ja, dann. Immer wenn sie fast eingeschlafen ist, schnäuzt du und sie schreckt hoch. Hinnig. Das ist nicht nett. Österreichisch, hinnig, tot. Tot ist das. Ein Oder toter. der tote Podcast. Der töteste Podcast. Okay, Nickname, da gibt es einen tollen Trick, um sich dagegen zu schützen. Unter Windows oben rechts und auf dem Mac oben links einfach klicken. Das Ja, ist aber das vielleicht findet er das Symbol ja mit den X. toll. Ach so, wenn du das natürlich toll findest, bleib ruhig hier, nimm dir etwas vom Buffet, ja, aber du musst dafür durch den Regen. Kaputt, kaputt ist das. Kaputt. Ja, sind voll der kaputt. Ja, aber das ist auch, wir sind ja froh, dass RTL existiert. Weil ohne RTL Könnten wir kein Österreichisch. könnten wir diese Niveaulosigkeit, die wir hier machen, überhaupt nicht verkaufen. Boah, Alter, Wir ich haben hab uns heute. schon den Weg geebnet. Boah, Alter, leck mich einer in den Arsch. Ich habe heute Phoenix geguckt, ne? Da war so eine, weil heute ist ja Welt-Nerd-Tag, ja? Wie ich mal so rausgefunden habe. Und da war eben so eine Reportage über Nerds und Offliner. Ich habe davon auch getweetet. Ey, das ist alles nicht wahr. Wirklich, das war schon, da war auch kurz Anonymous angesprochen. Das ging alles noch. Aber der Moderator hat zum Beispiel so schöne Sachen gesagt wie: Ja, und was ist, wenn ich jetzt den Stecker vom Internet einfach ziehe? Und da war auch der Plomlomlom auf Twitter, @plomlomlom. Der war mit dabei und hat dann halt, hat jetzt total geil, hat ihn dann einfach so angeschaut und wusste darauf auch nichts zu sagen. Oder der Moderator fasst den Plomlomlom an und sagt: Oh, Sie sind ja echt. Das ist jetzt ja ein Nerd in der realen Welt. Leider konnte man das Gesicht vom Plomlomlom nicht sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, wie er geguckt hat. Das war schon äußerst scheiße. Insgesamt war die Sendung okay, aber danach, oh mein Gott, danach war eine Hartz-IV-Doku die Hartz-IV-Maschine. Ey, das war einfach nur noch schlimm. Das ging gar nicht. Ich habe davon auch ein bisschen getweetet. Also die stecken irgendwelche Dauererwerbslosen, stecken die in Theatermaßnahmen. Die kosten dann 3,2 Millionen, die Maßnahmen. Ja? Und die sollen dann halt in dieser Theatermaßnahme auch mal das Schauspiel erlernen. Das ist natürlich eine sehr sinnvolle Sache. Das finde ich gut für 3,2 Millionen. Ja? Das ist super, insbesondere wenn das Hafenarbeiter aus Hamburg sind, die dann da hinkommen und erstmal sich musisch irgendwie engagieren sollen. Das ist ganz, ganz toll. Und dann gab es noch für die Hafenarbeiter einen Näh-Workshop. Auch das sehr schön. Da war ein Rastafari mit einem Baseballhandschuh auf dem Kopf als Mütze. Das war auch schon etwas seltsam. Und der hat kein Deutsch gesprochen. Man hat ihn halt versucht zu interviewen. Und der hat überhaupt nichts verstanden. Und dann hat man halt gesagt: Ja, aber ihr, so, halt auf Englisch mit ihm geredet. Und der Mann sagte dann so: I'm a worker. I work here. Und dann wusste ich Bescheid. Das war auch eine ganz, ganz tolle Doku. Die war wirklich besonders gut. Also die Hartz-IV-Demo, Doku kenne ich schon, die gab es bei, die ist vom NDR und lief dann irgendwann mal. Es war ganz schlimm. Was fandest du denn da ganz schlimm? Ich fand das alles ganz schlimm. Ich fand das alles ganz, ganz schlimm. Das ist, also die einzigen, die da dran halt wirklich gewinnen, ja, der Phelim, die hat es auch reingelinkt, der hat es mir auch später nochmal geschickt. Die einzigen, die da dran gewinnen, sind diese Subunternehmer, diese modernen sklavenhandelnden Arschlöcher, die sich die Taschen voll machen für null Leistung im Hintergrund. Die mit Hungerlöhnen irgendwie dann da auch noch Lohndumping betreiben und für die Maßnahmen da 2000 Euro pro Person pro Monat einkassieren und mehr. Das ist einfach eine pure Unverschämtheit. Naja, es geht ja im Grunde geht es ja darum, nicht um die Wiedereingliederung, nämlich die haben ja. Entschuldigung. Ist dir übrigens aufgefallen, dass du gar nicht so erkältet klangst, als du dich aufgeregt hast? Du solltest dich, glaube ich, öfters aufregen, dann klingst du weniger erkältet. Ich trinke gerade meinen Tee. Danke. Auf jeden Fall geht es ja, also klar, ich gebe dir da recht, dass die meisten, also diejenigen, die da verdienen, sind die Träger. Also sprich die ganzen Angebote machen. Aber es geht ja im Grunde da, also das ist ja die Hauptsache, ist ja, dass die Leute halt, weil sie ja denken, Hartz-IVler stehen nicht morgens auf und machen sich früh Frühstück. Die denken, gehen ja immer oft davon aus, dass die rumgammeln und bis spät halt aufbleiben und so. Und deshalb sollen die halt da hingehen, damit sie halt in den Rhythmus wieder reinkommen. Und dann zum Beispiel das mit dieser Theatergruppe, wo die Jugendlichen waren, ging es ja halt auch darum, den Jugendlichen dann beizubringen, dass sie eben Verantwortung haben, jedes Mal da hinkommen müssen, bla und Für so. Und 3,2 Millionen Euro. Ja, auf jeden ist Fall. Das halt ist so. natürlich das Richtige. Ja, auf jeden Fall. Ja, und danach können die in den Lebenslauf reinschreiben: Ich habe eine Maßnahme gemacht bei der AGE und ich kann jetzt super Theater spielen. Das ist natürlich. Das ist alles das Richtige. Ich würde die alle lüften, nur. Leck mich einer am Arsch. Das Subunternehmertum gehört erstmal verboten. Ja? Das ist das Erste. Das gehört verboten. Und wer Lohndumping betreibt, ist ein Arschloch. Und dem gehört die Firma direkt dicht gemacht. So, und dann können wir mal darüber diskutieren, wie das weitergeht. Aber vorher funktioniert das gar nicht. Ey, du kannst doch nicht irgendwie. Das ist auch so eine Lustigkeit. Ey, Lidl und Penny, ja, geben an die Tafel ihren Biomüll ab, was die sonst teuer entsorgen müssten. Die Tafel nimmt das mit, haut dann irgendwie 200.000 Tonnen an Biomüll im Monat raus und zahlt dafür 40.000 Euro. Nur weil diese dämlichen, hirnlosen Arschlöcher ihren scheiß Müll da entsorgen. Aber ich würde denen das alles da vor die Bude wieder kippen, mit den Filialleiter rauskommen lassen und mit den bloßen Knochen soll er den Scheiß in die Mülltonne stopfen. Wo sind wir denn hier? Ja, Mann, Mann, Mann. das fand ich auch krass. Das ist eine Unverschämtheit, hier diese Lustigkeiten, denen dann da zu finanzieren. Mann, doch. Aber was hat denn die finanzieren doch nicht der Pizzeria den Dings, also okay, den Abfall, aber Alter, 40.000 Euro, die die Tafel da jedes Mal für raus tun darf, dass die den Biomüll da bezahlen. 200.000 Tonnen Biomüll. Ich glaube, es hagelt. Und hier, das Lidl und das Penny und die Pizzeria und weiß der Schinder noch machen da mit ihren Lustigkeiten. Oh, wir sind die Scheiße los, was kostet die Welt? Lass die Tafel noch im Dreck wühlen und den Scheiß später aussortieren. Ich würde denen helfen, doch. Das wissen viele nicht, dass die Unternehmen haben zwei Möglichkeiten. Einmal, sie bezahlen es selbst und werfen es weg. Und das machen die meisten, weil die zum Beispiel, also es gab so eine andere Doku, da wurde eine Tafel im Norden irgendwie beschrieben und gezeigt. Und die müssen Leute regelmäßig wegschicken, weil sie eben nicht die Sachen haben. Aber wir jetzt ja durch die Politik heute gelernt haben, also heute war ja diese Einführung von, also die Aigner hat halt jetzt erklärt, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum ja nicht das Verfallsdatum ist und dass ja so und so viele Sachen weggeschmissen werden und, und. Und das ist für die meisten Firmen ist es billiger, einfach die Sachen wegzuschmeißen und die Müllgebühren zu bezahlen. Und es gibt relativ wenig Firmen, die sagen, okay, wir stellen dann mal zweimal oder jeden Tag mal eine Arbeitskraft ab, die halt dann die Sachen verpackt und den Leuten gibt. Und da hat eine Tafel keine andere Möglichkeit, als zu nehmen, was sie bekommt. Die Tafel Deshalb ist ja müssen die das verpflichtet, annehmen. ja genau, die Tafel ist verpflichtet, das anzunehmen. Das ist ja das, was sich die Geschäfte da so ganz clever irgendwie so lustig da zusammensuchen. Aber die allergrößte Unverschämtheit, ja, und das kenne ich von der Mutter von einem sehr guten Freund, die arbeitet in der Bäckerei. Und abends, wenn die Bäckerei zumacht, dann werden diese Lebensmittel, die da über sind, werden weggeschmissen. Noch nicht einmal die Angestellten dürfen sich was von den Lebensmitteln mitnehmen, von den Brötchen oder von dem Gebäck oder so. Das wird einfach in die Tonne gehauen. Und die. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Ich bin fassungslos. Bei so viel Unverschämtheit, da bin ich fassungslos. Deswegen habe ich auch einen Phoenix ausgemacht. Jetzt geht's mir besser. Du klingst, wenn du dich aufregst, echt weniger erkältet, als du bist. Also, wenn du dich nicht aufregst. Ja, so ein guter Rand ist ja auch ein bisschen wie hier Oder du spielst, dass du Antiretroviral. erkältet bist. Ja, genau, ich spiele das, weil ich genau. Also, ich kenne das bei uns in der Gegend, zum Beispiel Zweite Runde. der. Wie bitte? Ja, zweite Runde, mach ruhig weiter. Du kennst das bei dir in der Gegend? Welche zweite Runde? Zweite Runde meines Erkältungstees. Ach so, ach das. Da ist zum Beispiel der Rewe, der ist richtig gut im Geben bei der Tafel. Das habe ich schon mitbekommen. Also das ist auch bekannt. Und die geben auch Sachen, die gar nicht abgelaufen sind oder die nicht jetzt kurz vor Ablauf stehen. Die machen das echt. Da gibt es dann auch mal für die Kinder irgendwie Kinderschokolade und, und. Das ist ja auch Was ist alles denn okay. das? Das ist mein Wasserkocher, ist das. Aha, du beschwerst dich in Zukunft nicht mehr über mein Audio. Das Das möchte ich ist ein hiermit bisschen nur was sagen. anderes. Nein, ist Entschuldige mal es bitte. nicht. Ey, wo Auf jeden gehobelt Fall. wird? Auf jeden Fall. Gibst du mal zum Beispiel den Aldi? Der Aldi gibt nur das Gemüse raus. Ja, ist klar. Ansonsten ist nichts dabei vom Aldi. Obwohl die ja genauso viele Abfälle haben wie Ja, ist schon klar. alle anderen. Und das ist, ich finde das in unserer heutigen Gesellschaft. Also erstmal ist es ein Armutszeugnis, dass jemand, dass ein privater Träger wie die Tafel sich diesem Problem annehmen muss, dass Absolut. er sich um die Leute kümmert, die am Ende des Monats eben keine Kohle mehr haben, um sich Essen zu kaufen. Absolut. Ja, das müsste eigentlich eine staatliche, müsste vom Staat her eigentlich gewährleistet werden. Und dann Absolut. ist es eine Sache, dass die Abfälle, die weggeschmissen werden, noch nicht mal wirklich dann der kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nämlich dass im Grunde die Tafel noch zahlen muss und so. Das geht eigentlich, das ist die ganze Sache ist eigentlich. Absolut. Absolut. Ich bin ja selten deiner Meinung und das auch zu Recht nicht, aber absolut. Also ich gebe dir völlig Und recht dabei. natürlich, das müssen wir natürlich auch sagen, das hat gerade die Alex hier geschrieben, natürlich kommt nicht nur Müll an. Also die Tafel hat echt gute Sachen Ich habe doch auch. gerade gesagt, es ist so viel, dass es ein Drittel des gesamten Monatsfundus der Tafel Berlin ist Müll. Und für dieses Drittel alleine schon, das ist eine Unverschämtheit. Aber andersrum, ich meine, das war ja wieder dann so Propaganda dabei, dann haben die so einen Hartz-IV-Empfänger gezeigt, der dann da auch bei der Tafel am Rumlaufen war. Und der hat dann gefragt, ob es heute auch mal geräucherten Lachs gibt. Und dann hat sie halt gesagt bei der Tafel, nee. Und er hat dann gesagt, ja, dann gehe ich wieder. Ja, also das ist natürlich wieder Propaganda, als wenn jetzt irgendwie jeder Hartz-IV-Empfänger nach geräuchertem Lachs auf der Suche wäre und vor allem, als wenn dem der geräucherte Lachs nicht zustehen würde. Ja. Als wenn das dem nicht zusteht, weil er halt Hartz-IV-Empfänger ist, darf er keinen geräucherten Lachs haben. Das fand ich auch sehr Nein, das Ding traurig. ist ja, das Ding ist ja, und das ist, also ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen der Berliner Tafel, die so groß ist und so viel machen muss, als von kleinen Tafeln. Also die Tafel aus meinem Dorf, die hat dann halt schon mal auch gute Sachen, also richtig auch feine Delikatess-Sachen und so. Aber die haben halt auch Phasen oder auch Wochen, da gibt es halt relativ wenig und dann müssen sie dann echt haushalten und es gibt Leute, die kriegen dann, weil die haben auch so ein Wechselsystem, das heißt, die Leute kommen alle Viertelstunde, also die sind eingeteilt in so Gruppen und kommen alle Viertelstunde und das wechselt halt alles. Also das geht dann, wenn einer um zwei dran war, die kommen der nächste Woche um Viertel nach zwei dran und, damit nicht immer die gleichen als erstes kriegen, weil als erstes sind immer die vielen Sachen da. Ja, es ist Und also, ja. und im Fakt ist, und das müssen wir gleich sagen, müssen wir gerade sagen, die Tafel ist eine gute Sache. Es ist schade, dass sowas privat gemacht werden muss und nicht staatlich irgendwie sowas ist, weil es ist ein Punkt, was der Staat versaut. Und die Konzerne und Supermärkte müssten mehr in Verantwortung gezogen werden. Absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Also in Berlin zum Beispiel gibt es 40 Kisten, gibt es zum Beispiel bei einer Fuhre 40 Kisten Obst und Gemüse und 3 Kisten Milchprodukte Wurst. Und so ist es auch bei uns eigentlich. Weil Obst und Gemüse tun die halt sofort immer ausrangieren und es gibt total viel. Auch Brot. Die schlagen dich mit Brot tot. Ja, aber Brot ist ja auch schon wichtig, ne? Ich meine, Brot ist ja nun Ja, mal mit klar. Sicherheit eines der. Wobei ich gar nicht so gerne Brot esse eigentlich. Also ich bin nicht so der Brottyp. Ich bin nicht so der Brottyp. Ach, Kindertages schätzen wir auch, wir kein Essen mehr ausgeben, weil der Dokumente noch ISO-Nomination essen würde. Ja, von mir aus. Ich mag kein Brot. Magst du Brot? Ja. Das ist ja, das Lustige ist ja auch bei diesen Bäckereien im Rewe oder so, die sind ja vertraglich dazu verpflichtet, bis 6 Uhr oder wann auch immer. Jetzt sind gerade Teile seines Gehirns aus der Nase rausgekommen. Entschuldigung. Also die Bäckereien in so Rewes sind verpflichtet, dass die bis zu einer bestimmten Uhrzeit die ganzen Regale voller Brot haben. Ja, Wo jeder natürlich. sagt, ey, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn ab 5 nur noch ein paar Sachen da sind. Nein, die müssen weiterbacken. Das ist einfach total die Verschwendung. Ja, absolut, absolut, absolut. Mein Gott. Also, Niesen ist ja eines der ekelhaftesten Sachen eigentlich. Die mag ich gar nicht. Ich mag ja alles so, ne? Husten finde ich jetzt. zwar auch nicht so schön, aber niesen ist eines der unangenehmsten Dinge, die man eigentlich haben kann, insbesondere in so einer Radiosendung, glaube ich. Ich glaube, es geht nichts über niesen. Tut mir echt leid, aber ich wollte ungern die heutige Sendung absagen, weil wir nämlich sonst heute, wir hatten ja Du volles sagst in Programm. letzter Zeit sowieso ständig ab. Du hast überhaupt gar keine Rechte mehr, irgendwas abzusagen, weil deine Fehltage sind schon aufgebraucht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin in Doch. guter Vorleistung getreten. Ich würde ja auch einfach gerne mal so, vielleicht mache ich einfach nächste Woche mal so einen Urlaub für 4 Wochen oder so. So einen Entspannungsurlaub an der Côte d'Azur. Côte d'Azur. Habe ich schon von meiner Bahncard 100 eigentlich erzählt? Ich werde jetzt jede Sendung nutzen, um kurz von der Bahncard 100 zu Du erzählen, kriegst glaube ich. keine Bahncard 100. Ich möchte gerne Bahncard 100. Ich werde dafür jetzt auch einen extra Flatter-Button in meinem Blog Ey, machen. jeder, der dir eine Bahncard 100 flattert, hat echt einen an der Waffel. Nee, eine reicht mir. Mir reichen nur Flatterklicks für die Bahncard 100. Ja, aber Nein. das, da hat jeder, der dafür klickt, hat einen an der Waffel. Wieso hat das denn? Warum? Weil du brauchst keine Bahncard 100. Nee, brauche ich nicht. Ich kann ja immer laufen, du hast recht. Oder Ja. Mitfahrgelegenheit die ganze Oder Zeit. einfach mal zahlen. Ich würde Folgendes machen. Also wenn ich eine Bahncard 100 kriege, dann verspreche ich euch, ich ziehe in den ICE ein für einen Monat. So mit alles. Mit Flauschedecke und so. Und so mit Flauschedecke. Und berichte dann einen Monat, wie ich im ICE lebe. Ich bin ja dafür, dass jeder dir 1 Cent flattert. Ja, immer nur 1 Cent. Dann? Wirst du warten, bis du deine Bankart 100 finanziert bekommen Im Übrigen, ICE ohne Steckdose stimmt nicht. Der ICE auf dem Weg von Dortmund nach Berlin hat immer Steckdosen. Das heißt, da könnte ich ganz locker einen Monat lang dann wohnen und würde dann, wie gesagt, mich da so anflauschen, würde dann da mein Kissen mitnehmen und ich würde dann komplett darüber berichten. Auch mit Gästen. Ich würde dann auch von da podcasten, die haben ja auch WLAN. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, einen Monat im ICE leben. Also wer Interesse an dieser Berichterstattung hat, einen Monat ICE. Was das mit dem Körper dann anstellt, der mag dann da vielleicht. Nein, erste Klasse muss nicht sein, ich nehme auch zweite Klasse, das ist kein Problem. Ich will es ja nicht übertreiben. Ja. Aha. Also der Chat, also nicht der Chat im Chat, nämlich der Chat im Allgemeinen, bestätigt die Tatsache, dass diese Bäckereien in Vorkasse gehen müssen, sonst kriegen sie richtig einen auf den Sack. Richtig. Und ja, aber da die genau die Mitschuld, also Laxo sagt ja, die Mitschuld der, also der Konsumenten darf man da ja auch nicht vergessen. Ich würde mich auch nur vom Bordrestaurant ernähren, in dem ICE, ja. Keiner interessiert sich für deine Wagengeschichte, Doch, ja? der Chat im Generellen, selbstverständlich. Und ich würde auch alle Hörer dann mit dem ICE besuchen. Und ich weiß gar nicht, darf man am Wochenende jemand mitnehmen mit der Bahncard 100? Wenn ja, dann darf auch am Wochenende abwechselnd einer mit mir in meinem Abteil dann da leben. Ja. Also kein Problem. Ich teile dann gerne mein Abteil, wenn das geht. Dann bin ich da nicht so allein und dann können wir auch alle gemeinsam von da podcasten. Ja, aber die wollen alle gar nicht, dass du sie besuchst. Du brauchst dich doch nicht so aufzudrängen. Das hat der Chat gefragt. 424 fragte, ob ich dann alle Hörer besuchen fahren würde. Ich würde Ja, dann aber der will einmal einfach hier, vorbereitet sein, dass er an dem dass er Tag dann nicht nicht zu da Hause ist. ist. Ja. Du sollst dich vorher anmelden, damit er dann abhauen kann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Lustig finde Fall. ich von Maria 065 Dingsbums, mit der Bahncard 100 darfst du nicht nur erste Klasse, sondern du darfst die Bahn fahren. Ja, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur auf diese einen Monat lang im ICE leben und von da berichten. Mehr will ich gar nicht. Ja, Das aber was ist willst denn du eigentlich. davon berichten? Ach, meinst du, das wäre nicht ein interessantes Experiment, wie man ein Jahr lang im ICE lebt? Ich denke, du wolltest, es war jetzt ein Monat. Und jetzt plötzlich Ein ein Jahr. Monat, ein Jahr ist sie gültig. Ein Monat, ja. Meinst du, das ist nicht berichtenswert und interessant, wenn ich einen Monat lang im ICE lebe? Stellst du dir das nicht unglaublich komisch vor? Nee, ich finde es nur dann gut, dass ich nämlich dann einen Monat frei habe. Kannst du das machen, wenn ich mal eine mündliche habe? Moment, nein, das machen wir nicht. Nein, Moment, wie? Von wegen. Ich podcaste ja von da weiter. Also keiner muss auf Podcast verzichten, weil ich podcaste dann ganz normal mein Ja. Programm weiter. Ja, dein Programm, nicht meins. Ach ja. Wie geht's dir denn, mein Süßer? Etwas wird ein Einhorn getötet. Der Daniel ist ja heute nicht da. Der trauert bestimmt über seins. Nee, ich Um glaube, seins. dem geht's da echt nicht so gut. Also, ich glaube, dem geht's echt nicht so gut. Der hat irgendwie auch ein bisschen was, der hat eine Grippe oder so. Das ist natürlich alles ein Ja, bisschen und wenn der sich scheiße. so anstellt wie du, dann hat es auch nichts. Ich glaube, dem geht es noch ein bisschen schlechter als mir. Also, wenn er mir einen Podcast absagt, dann glaube ich mal, dass es noch schlechter geht. Weil immerhin, es geht ja doch das so weit, dass ich wenigstens podcasten kann. Ich muss mal einmal mich ganz kurz bei Fledder einloggen, weil Warst du die mit dem muss ja Daniel hier. zusammen? Habt Entschuldigung? ihr euch gegenseitig angesteckt? Ja, Daniel und ich, wir haben uns gegenseitig angesteckt. Wir haben, ja. So. Ihr richtet dann bitte, wenn ihr flattern wollt, ihr könnt ja auch spenden bei Flatter. Richtet bitte eure Spenden und euer Flatter Guck mal, wie der German Student hier hierhin, bitte. entscheidet, dass ich nicht frei habe. Total bestimmen so. Hast du nicht. So, Ich will die aber. Bahncard 100 kostet übrigens zweiter Klasse 4.000 €. Das heißt, ich muss da jede Menge zusammenflattern. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie weit es da so, wie weit ich es schaffe, eine Bahncard im Crowdfunding, Funding zu bekommen. Boah, mein Erkältungstee scheppert schon wieder herbe. Unter meinen Armen sammeln sich schon die Elefantenohren. Das ist, huiuiui. Ich bin dafür, dass jeder dir so 1 Cent im Monat flattert. Ja, du bist auch missgünstig. Man kann die aber auch im Monatsabo nehmen. Da kostet sie 336 € im Monat. Ja. Also auch das wäre dann noch eine Alternative. 336 € im Monat. Guck mal, der Chat im Chat ist sehr gut informiert. Wenn die 61, die bisher geflattert haben, 70 € eingezahlt und nur dich geflattert haben, bist du am Ziel. Ja, ist richtig, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. Außerdem muss er mir davon ja was abgeben. Das ist richtig. Wobei von meinem Bahncard-Flatter, da wirst du nichts abbekommen. Gar nichts. Das behalte ich alles für mich. Das Damit ist ich die voll die Bahncard habe. Steuerhinterziehung hier. Das überhaupt gar nicht. Das sind Spenden. Ich fordere gerade zum Spenden auf. Ja, Ja, Spenden. aber also wenn ich spenden will, dann spende ich einem wirklichen Hilfebedürftigen und nicht dir. Ach, ich bin nicht hilfebedürftig. Ja, nicht die Hilfe von Fledder. Du bräuchtest Natürlich. andere Hilfe. Ja, das kann natürlich auch sein. So, Ja, also mein psychische, Angebot steht, ich ziehe physische. einen Monat in den ICE und dann gucken wir, was abgeht. Gut. Ja. Aber und dann nehmen wir eben das WLAN da weg und ich habe frei. Wir podcasten dann auch von da. Ich will aber mit dir, also ich gehe nicht in den Zug. Also du kannst ja von da podcasten, ich nicht. Ja, du musst ja auch nicht mitkommen. Es reicht ja, wenn ich dich anskype und wir von da aus dann einfach podcasten, so wie gehabt. Das ist schon okay. Es wird keine Sendung einfallen. Oh mein Gott, das Ding scheppert echt mittlerweile echt heftig hier. Ja? Es wird keine Sendung ausfallen. Ja? Alles wird gut. Das verspreche ich euch. Alles, ah ja, genau, da habe ich doch den passenden Jingle für. Eine Sekunde bitte. Wo ist denn das Soundboard? Da. Glaubt mir, es ist gut für euch. Das, was ihr gebt. So, das, was ihr gebt. Muss euch sonst keiner nehmen. Ich sollte diese Übergangszeiten vielleicht einfach ein bisschen. Ich ignoriere übrigens die Sabt. Sabdur. Warum? War doch mal das Sanduhr, oder? Ja, aber seit neuestem ist es Sapuhr. Sabdur. Und ihr braucht es gar nicht jetzt zu retweeten. Ich tue doch das nicht vorlesen, was Sabtur da gerade geschrieben hat. Das geht auch nichts die Zuhörer an, die das nachhören. Ich habe nämlich Anschiss gekriegt, ehrlich gesagt. Danke. Ja, nicht von dir, aber ich habe Anschiss bekommen, dass ich ja den Chat nicht vorlese und immer mich nur auf den Chat beziehe. Danke. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Ja, wenn ich die Bahn jetzt anschreibe und sage, ey, ich möchte gerne einen Monat lang bei euch wohnen, gebt mir doch eine Bahncard 100. Ich glaube, dann sagt die Bahn, sie wohnen hier nirgendwo. Sehen Sie zu, dass sie wegkommen. Also das wird nicht funktionieren. Die Bahn ist ein sehr inkulantes Unternehmen. Das Also funktioniert ich nicht. würde dich auch nicht bei mir wohnen lassen. Ja, du hast auch keinen Zug. Ja, mich würde ich auch nicht in meinem Zug wohnen lassen. Wenn du einen Zug hättest, dürfte ich da nicht in einem kleinen Abteil wohnen zum Podcasten. Nein. Du hättest ein ICE mit 500 Sitzplätzen und ich dürfte da drin nicht einen Monat lang podcasten und wohnen. Nein. Richtet euer Flattergeld bitte ausschließlich an hier. Ja. Da flattert ihr bitte hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's, Jule. Ich kann Du nicht mehr. dürftest keinen Zug nehmen. Du hast schon genug Züge genommen. Ja, dann verabschieden wir uns mal. Der Rio geht heute sterben. Ja. Morgen dann suche ich eine Vertretung. Nein. Mal gucken, wen ich so finde. Nein, brauchst du nicht. Das läuft auch so. Du stirbst doch. Geht doch. Ich spiele uns doch was zum Schluss zum Mauen ein, okay? Guck mal, wie sie alle hier geldgeil sind beim Möb Möb. Alle tun sie hier ihren Flatter-Account machen. Ich bin die Einzige, die das aus Spaß macht. Ey, das Ganze ist hier Serial Business. Weil wir müssen ja unsere Lustigkeiten auch ein bisschen bezahlen. Aber dafür muss ich ein bisschen mehr anstrengen, Herr Burns. Wow. Gut, So. tschüssi. Viel Spaß Ciao. noch und so. Und maut alle mit. Und gute Nacht, Vanitas, wenn du noch nicht schläfst. Let me say No limits, we'll reach for the sky. No bounds. cause there's much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud.